vergesst so viele Stunden, habt ihr bei mir gesessen, das war denn wohl auch der Grund, ich wurde sehr schnell wieder gesund. Scheiß Gewalt! Dieser Scheiß Gewalt!